Deutschlandradio Kultur mit Vollbild, dem Filmmagazin. Gestern wurden die Lolas verliehen in Berlin und wir schauen uns noch weiter im deutschen Film um. Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis sollten ja die Bandbreite des deutschen Filmes abbilden. An der Kinokasse funktionieren nach wie vor Komödien am besten. Deshalb vergibt die Deutsche Filmakademie auch schon seit einigen Jahren eine undotierte Lola für den größten Publikumserfolg. Diese Lola ging in diesem Jahr an Willkommen bei den Hartmanns von Simon Verhoeven, der sich über seine 4 Millionen Zuschauer freut. Kurz vor Dreh dachten wir, wir können es einfach nicht machen, wir können nicht eine Komödie über dieses Thema drehen, weil das Thema immer mehr polarisiert hat. Insofern sind wir wahnsinnig erleichtert und überrascht gewesen, als er ins Kino kam und dann zu so einem Phänomen wurde. Der Film hat gezeigt, dass die Bevölkerung durchaus auch ein Ventil gebraucht hat, um mal über dieses Thema unverkrampft lachen zu können. Und dass es manchmal ist, eine Komödie hilft, auch wirklich einen menschlicheren Zugang, einen emotionalen Zugang zu Themen zu schaffen, was eine politische Diskussion in einem Fernsehen nicht vermag. Soweit also Simon Verhoeven. Bei mir im Studio ist jetzt weiter Anke Lebicke. Anke, natürlich gehören Publikumserfolge auch gefeiert und gewürdigt. Findest du, dass Willkommen bei den Hartmanns aber auch eine Nominierung als bester Film, den er hatte, verdient hat? Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Autorenvisionen geredet und ich würde dann doch sagen, dass diesem Film die Autorenvision fehlt. Also ich habe unheimlich Respekt vor dem Handwerk und Willkommen bei den Hartmanns ist natürlich auch eine Komödie aus unserer Gegenwart. Wie geht man eben mit Geflüchteten um und so weiter? Aber der Film bleibt letztlich politisch zu korrekt. Also das ist genau ein Film, wo man eigentlich hätte, ja, der hätte wehtun müssen. Der hätte einfach immer einen Schritt weiter gehen müssen, damit er uns wirklich auch einen Spiegel vorhält. So hat er was unheimlich Gefälliges. Und ja, natürlich lacht man auch ein bisschen, aber man lacht doch mehr über die Figuren. Also ich habe mich keinmal, als ich den Film gesehen habe, so selbst erwischt gefühlt. Und im Grunde muss das auch eine gute Komödie. Eine Komödie muss einen den Spiegel vorhalten. Das tut dieser Film nicht. Es waren ja wirklich viele Komödien nominiert, die ja viel, viel härter auch vorgehen. Ja, das finde ich eben das Interessante an diesen ganzen Nominierungen. Also Toni Erdmann ist natürlich eine Komödie in der Tragödie. Und wir hatten ja auch schon über Chris Kraus geredet, die Blumen von gestern. Und natürlich hat Schick auch komische Elemente. Und das sind ja auch alles Filme, die international einigermaßen funktioniert haben. Also Toni Erdmann sowieso. Und das zeigt eben, dass man doch auch gerade mit der Komödienform, die sicher am schwersten ist zu beherrschen, viel über Deutschland erzählen kann, über Stimmungen und auch eben ganz persönliche Geschichten. So eine Verleihung ist ja auch immer eine schöne Gelegenheit, sich mal in den Gewerken umzuschauen. Schauen, denn Film ist ja auch Teamwork und einer der schönsten Momente während der Lola-Verleihung gestern Abend war, als Monika Schindler die Ehren-Lola als beste Filmeditorin gewonnen hat, oder? Ja, es war einfach mal schön, weil es war ja so ein langer Abend und alles war so abgelesen und so vorgelesen und oh, das war überhaupt nicht so, kein Glamour, keine Selbstironie und dann kam Andreas Dresen auf die Bühne und hat über Monika Schindler geredet und das kam so, ja, so vom Herzen und so aus dem Bauch raus, da war auf einmal so eine Wärme im Saal und dann als Monika Schindler auf die Bühne kam, da war einfach, ja, so ein Stück Filmgeschichte, ne, DDR und Osten und Westen einfach auf der Bühne und die hat auch einfach so frei und frank geredet und sie hat sich gefreut, aber es war eben nicht so diese übliche Dankesgerederei. Ich glaube, du musst noch ein paar Worte über Monika Schindler sagen, alte DEFA-Filmeditorin. Ja, sie hat da angefangen, eben da richtig ihr Handwerk gelernt, mit den großen DDR-Regisseuren gearbeitet und musste sich dann erstmal umschauen nach dem Mauerfall und hat dann auch sich die Computer, also das digitale Schneiden, sich beigebracht, mit Andreas Dresen Nachtgestalten gemacht, dann mit vielen jungen Regisseuren wie Ayrun Göttel gearbeitet. Und was sie eben macht, sie hat einfach diese unglaubliche Geduld, sich mit den Regisseuren hinzusetzen, sich völlig auf die einzulassen. Und ihr Schnitt spielt sich nie in den Vordergrund, sondern es geht immer um die Geschichte und die Figuren. Und das ist ihr eben auch ganz besonders wichtig, dass man das einfach gar nicht merkt. Wo ist denn der Schnitt? Wo ist die Montage? Also sie möchte eigentlich unsichtbar bleiben. Ich hatte gestern auch die schöne Gelegenheit, mich kurz mit ihr zu unterhalten und habe sie auch dazu befragt. Aber erstmal natürlich gefragt, wie es denn nun war, auf der Bühne zu stehen, weil sie ja eben den Ruf hat, nicht gerne im Rampenlicht zu stehen. Also ich habe erst den Filmpreis nicht annehmen wollen, aber der Überredungskunst von Iris Berben ist es gelungen, dass ich zum Schluss gesagt habe, na dann in Gottes Namen. Jetzt, wo ich auf der Bühne war, jetzt fange ich an zu genießen, bin ganz stolz und ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lange viele, viele Filme schneiden kann und weiterarbeiten kann. Sie haben auch auf der Bühne so schön gesagt, dass Sie hoffen, dass durch Ihren Ehrenpreis auch Ihr Beruf noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wie würden denn Sie Ihre Qualität als Filmeditorin beschreiben? Also ich würde das so beschreiben, dass ich unbestechlich bin, dass ich mir immer das raussuche, was wirklich für den Film wichtig ist und ganz, ganz bedeutend, dass ich versuche, rhythmisch zu bleiben und dass die Szene so wird, dass die Menschen lachen, weinen, Angst kriegen. Es ist ja jedes Mal ein anderer Film. Man kann ja einen Filmschnitt nicht auf den nächsten Filmschnitt übertragen. Ist immer neuer Film, neues Glück, neue Schnitte. Wenn man sich Ihre Filmografie anschaut, dann haben Sie ungefähr ähnlich viele Filme geschnitten in der DEFA-Zeit und nach der Wende. Ja. Also Sie sind gut im Geschäft geblieben. Ja. Aber wie schwierig war eigentlich der Übergang? Also der Übergang war ganz schwierig. Ich habe ja schon mal eine Lola bekommen. Da habe ich dem Arbeitsamt gegrüßt, weil sie zu mir gesagt haben, wo ich mich da angemeldet habe, über 50 und behindert, da finden Sie hier keine Arbeit mehr. Und das war der Schock meines Lebens. Und es war natürlich direkt nach der Wende schwierig, weil wir ja gar nicht bekannt waren, keiner kannte mich. Und dann musste man erst langsam warten, bis die Regisseure aus der ehemaligen DDR zu Potte kamen. Und dann ging es eigentlich immer bergauf. Ja, und jetzt stehen Sie hier, ja, genau, mit der Lola. Mit der Lola in der Hand und ich bedanke mich sehr. Ich mich auch für das Gespräch. Gut. Monika Schindler, die Filmeditorin und Ehrenpreisträgerin beim Deutschen Filmpreis gestern. Anke, gab es denn bei den Filmgewerken noch eine Lola, die dich gefreut hat? Ja, auf alle Fälle. Reinhold Vorschneider, der Kameramann von Wild, ist ja ausgezeichnet worden. Und der hat ja auch viel mit Angela Schanelek zusammengearbeitet. Und das ist einfach ein Kameramann, der macht antipsychologische Bilder, anders kann ich es nicht sagen. Also der schafft es wirklich einfach, Körper in Räumen zu inszenieren. Und das war ja für Wild unheimlich wichtig, weil der Körper dieser jungen Frau macht ja auch einen Wandel durch. Und das ist natürlich toll. Sie wohnt da in einer Hochhausplatte und das ist erst eine ganz normale Wohnung. Und er muss sich natürlich auch mit diesen beengten Verhältnissen arrangieren. Und dann wird diese Wohnung aber zur Wildnis und damit verändert sich auch der Körper, wo er steht und sonst was. Und diese Ruhe, diese klare Komposition, das beherrscht einfach Reinhold Vorschneider unheimlich gut. Lass uns doch noch mal ein kurzes Fazit gegen Ende werfen, auch wenn wir nicht alle Filme gleich mochten, manchmal wirklich unsere Einwände hatten. Ich würde sagen, wir fühlten uns immer herausgefordert. Wie steht denn der deutsche Film international da? Ja, ist doch super. Maren Ade ist gerade in die Jury eingeladen von Cannes. Fadich Akin zeigt da seinen neuen Film. Wir hatten auch schon über Komplizenfilme geredet. Valeska Griesebach stellt in der Certain Regard ihren neuen Film vor, Western. Also das kann sich doch alles sehen lassen. Und ich finde einfach das so gut, das sind auch so junge Regisseure, die sind so unbestechlich. Also Maren Ade wird doch jetzt nicht einfach in Hollywood was drehen, wenn sie nicht selbst auch das Drehbuch hat dafür geschrieben. Also sie wird sich sicher selbst treu bleiben. Und ich glaube, das ist gerade der Erfolg, um international zu sein. Und ja, da bin ich eigentlich voller Hoffnung, dass jetzt sich was tut im deutschen Kino. Gestern Abend sind die Lolas verliehen worden. Wir haben den Abend und die Preise Revue passieren lassen. Vielen Dank, Anke Lewicke. Tschüss. Nach den Nachrichten stürzen wir uns dann ins weitere Filmgeschehen. Da läuft unter anderem bei uns ein in den USA schon viel diskutierter Horrorfilm an, Get Out. Warum er so begeistert und wie das Horrorgenre derzeit dasteht, dazu mehr nach 15 Uhr.